im Wald ein Mädchen stehen. Das war so hold und wunderschön. Holder Liebling, komm mal her, halte mir mal mein Gewehr, küsse mich auf meinen Mund. Ein rasiertes Mannsbild küss ich nicht, denn ein Schnurrbart gehört ins Angesicht. Den man recht beim Küssen merkt, der die Lieb aufs Neue stärkt, 100 Mal in einer Stunde. Ja, ich hab es gleich gesagt, die Wurst, die schmeckt nach Seife. Ja, er hat es gleich gesagt, die Wurst, die schmeckt nach Seife. Lott ist tot, Jule liegt im Sterben. Lasse Mann, vielleicht können wir was erben. Jotte doch, es ist kaum zu fassen. Hoffentlich hat sie recht viel für uns hinterlassen. Kannst mir mal für'n Sechser, weil wir uns beide kennen, zu Kranzler und dann Linden nach Kuchenkrümel rennen. Ach, liebe gute Dame, das hat ja keinen Zweck. Die Kuchenkrümel nämlich sind schon alle weg. Huch und Schwinde gingen in den Wald. Da wurden im Hof die Beine kalt. Macht die Spinne Feuer an. Da kam ein großer Wirbelwind. Der pust das Feuer aus, geschwind. Da war der Wurf sehr ärgerlich. Und haut die Spinne fürchterlich. Frau Wirtin, euer freundliches Gesicht vergesse ich im ganzen Leben nicht. Und muss ich weiterziehen mit frohem Mut. Adieu, adieu, Madame, der Trunk war gut. Du hast Diamanten und Perlen, hast alles, was Menschen begehrt. Du hast ja die schönsten Augen, mein Liebchen, was willst du noch mehr? Mit deinen schönen Augen hast du mich bezaubert so sehr. Ich bin dir auf ewig verfallen, mein Liebchen, was willst du noch mehr? Dass du mich liebst, das weiß ich, auf deine Liebe pfeif ich. Schnaps wollen wir trinken, aber heirate nicht, heirate nicht, heirate nicht. Amalie ist so schön, so jung und auch so fleißig. Am 7. April, da war sie 39. Amalia werde mein, du Mädchen meiner Wahl. Erhöre mich, sonst sterbe ich vor Liebesqual. Du bist verrückt, mein Kind, du musst zur Heilanstalt. Wo die Verrückten sind, aber möglichst bald. Du bist verrückt, mein Kind, setz dich mein Leichentrab. Das Beste ist, sie nehmen dir deinen Kopf gleich ab. Herr Schmidt, was kriegt die Male mit? Herr Schmidt, was kriegt die Male mit? Ein Sofa, das ist lang und breit für ihre große Sitzamkeit. Ein Schinken und eine Jänsebrust, ein Essen, das ist ihre Lust. Auf der Alm, da steht eine Kuh, mach das Auge auf und zu. Dabei, da liegt ein Schwein, schaut der Kuh ins Auge hinein. Spricht die Kuh dazu dem Schwein, warum schaust du mir ins Auge hinein? Spricht das Schwein darauf zur Kuh, passt es nicht, dann mach das Auge zu. Fritze Bollmann wollte Angel, da fiel ihm die Angel hin. Fritze Bollmann wollte sie langen, dabei fiel er selber hin. Und die Angel war gerettet, Fritze Bollmann, der versucht. Und seitdem geht Fritze Bollmann mit dem Karl auf den See nicht mehr rum.